Thank you. Thank you. Zum Schluss seines Konzerts in Reykjavik in der Universität spielte Marc-André Amelin am 16. Mai 2004 die drei Stücke des dritten Heftes Iberia von Isaac Albéniz.